Frau Fallenberg. Was ist los? Der augenblickliche Stand, oder sozusagen, Sie fragten, was los sei, ich muss so sagen, eine Entwicklung bricht sich Bahn, mit der man zum frühen Zeitpunkt bereits gerechnet hatte. Die einzige Überraschung ist dabei, dass diese Protestwelle nicht schon früher losbrach und zum Tagesgeschehen. Der augenblickliche Stand der Ereignisse lässt sich in etwa so zusammenfassen. Die Volksmiliz, so nennt sich ironischerweise die Polizei, ist dabei, die demonstrierenden Arbeiter, die weiterhin aus ganz Montenegro nach Titograd, also in die Hauptstadt der Teilrepublik Montenegro strömen, auf ihren Anmarschwegen aufzuhalten und die in Titograd bereits seit 24 Stunden versammelten Arbeiter mit besonderen elektrischen Schlagstöcken auseinanderzutreiben. Es gibt Verletzte und Verhaftungen. Der Einsatz der kasernierten Polizei wurde unter Hinweis auf den Inhalt der Proteste begründet. Die Demonstranten hätten, so heißt es offiziell, feindliche Parolen mit antisozialistischen Inhalten ausgerufen. Was antisozialistisch ist, bestimmt somit die Polizei mit ihren elektrischen Schlagstöcken. Das schlechte Wetter, der strömende Regen helfen der Volksmiliz, die Arbeiter in Schach zu halten. Einige Plakate, die von Demonstranten mitgeführt wurden, enthielten unter anderem Feststellungen und Forderungen dieser Art. Wir wollen mehr Lohn, unsere Kinder hungern, dann wir gehen nach Belgrad, um die Regierung zu stürzen, dann Mikulic, also der Bundesregierungschef, ist ein Dieb und wir fordern den Rücktritt der Partei und Staatsführung von Montenegro und all jener, die diese Situation verursacht haben. Zum ersten Mal sind Parolen mit übergreifenden Inhalten aufgetaucht, die die jugoslawische Führung zum Nachdenken veranlassen sollten. Auf einem der mitgeführten Plakate stand geschrieben, Proletarier Jugoslawiens vereinigt euch oder Arbeiter wie Studenten sind mit euch. Gegen 1 Uhr wird die Parteiführung von Montenegro auf einer offenen Sitzung in Titograd über die Forderungen der Demonstranten entscheiden. Wahrscheinlich wird dann die Spitze der Parteiorganisation von Titograd zurücktreten. Hier geschieht alles nach einem byzantinischen, ja barocken Zeremoniell, auch die Absetzungen. Herr von Hübenett, die Ursachen der Unruhen sind sicherlich in der katastrophalen wirtschaftlichen Situation des Landes zu sehen. Aber es kommen doch auch mehr und mehr serbisch-nationalistische Töne hinzu und eine besondere Rolle scheint da ja der serbische Parteichef Milošević zu spielen. Was verspricht er sich davon, dass er jetzt so stark das serbisch-nationalistische in den Vordergrund seiner Kampagne schiebt? Frau Limberg, Sie stellen eine dialektische Frage, die auch von vielen jugoslawischen Intellektuellen, vor allem in Slowenien, gestellt wird. In der Führung der DDR könne ein Tauziehen im Gange sein, vielleicht sogar ein Machtkampf. Betonköpfe, die für innere Verschärfung sorgen auf der einen und Liberale à la Gorbatschow auf der anderen Seite. Sachkenner bei uns, danach befragt, geben unterschiedliche Antworten. Dazu der Kommentar von Detmar Kramer. Man kann nicht vorsichtig genug sein bei der Bewertung von internen Vorgängen in kommunistischen Parteien. Nicht umsonst gibt es das Wort von der Kreml-Astrologie. Das gilt, Glasnost hin, Glasnost her, auch für die heutige Lage in Moskau. Der Coup des Generalsekretärs vor 14 Tagen mit der Stabilisierung seiner Macht im Politbüro war jedenfalls so nicht erwartet worden. Auch wenn man Ost-Berlin mit Moskau nicht in einem Atemzuge nennen darf, an jene Erfahrung wird erinnert, wer heute die Nachrichtensendungen des Deutschlandfunks gehört hat. Da hieß es, der frühere ständige Vertreter Bonds in Ost-Berlin, Gauß, habe vor der Annahme eines Machtkampfes im Politbüro der Einheitspartei gewarnt. Demgegenüber glaubte sein Nachfolger auf diesem Posten, Bölling, genau das Gegenteil ausmachen zu können, nämlich eben einen Machtkampf, wobei auch der Hinweis auf die Betonköpfe in der SED nicht fehlte. So gegensätzlich können zwei erfahrene Beobachter ein und denselben Vorgang bewerten, das heißt die neuerliche Prügelszene gegenüber Demonstranten und Journalisten in Ost-Berlin. Man machte es sich zu einfach, wollte man resümieren, einer von beiden könne nur recht haben. Der Vorgang zeigt freilich, wie schwierig es für Außenstehende ist, sich tatsächlich ein genaues Bild zu machen. Natürlich bereitet die Existenz der Bundesrepublik den DDR-Oberen Schwierigkeiten. Ebenso natürlich auch, dass sich unter jüngeren Genossen Kritik an der Unbeweglichkeit der eigenen Führungskader regt. Es mag auch sein, dass es im SED-Politbüro unterschiedliche Temperamente gibt und ergo unterschiedliche Reaktionsweisen. Doch am Ende dürfte man sich einig sein in dem Ziel, die Macht unter nahezu allen Umständen fest in Händen zu halten. Dem ordnet sich alles andere unter, ob bei dem 81-jährigen Erich Mielke oder bei dem 51-jährigen Egon Krenz. Da gibt es keine Differenzen. Was die Lage so dramatisch macht, ist der Umstand, dass sich jedenfalls bisher alle diese Systeme als reformunfähig erwiesen haben. Für die DDR aber kommt noch die ungelöste nationale Frage hinzu. Auf gut Deutsch würde man das wohl ein heiliges Donnerwetter nennen, was da gestern im Ministerrat der UdSSR auf manches Mitglied der Regierung niederging. Trotz prinzipiell anderer Ansätze in der Wirtschaftspolitik, so stellte das Gremium fest, hätten die vorgesehenen Hebel keinen gebührenden Einfluss auf den internen Wirtschaftsprozess gehabt. Im Klartext, die Reformmethoden sind von der Regierungsbürokratie einfach nicht angewendet worden. In diesem Zusammenhang habe es auch keinen Sinn, mit Globalziffern eine gewisse Verbesserung der Wirtschaftslage festzustellen, während es doch auf der Hand liege, dass in den inneren Prozessen negative Tendenzen nicht schwächer, sondern eher stärker würden. Wer das immer noch nicht begriffen hat, dem wird es drastisch vor Augen geführt. Der Handel in der UdSSR hat im laufenden Jahr für 1,1 Milliarden Rubel, das sind 3 Milliarden D-Mark, weniger Lebensmittel erhalten als geplant war. Folge, so der Ministerrat, die Versorgungslage der Bevölkerung konnte nicht verbessert werden. Die Schuldigen, die mit am Tisch saßen, werden in dem veröffentlichten Beschluss genannt. Es ist der Vorsitzende der Superbehörde Gosagroprom, Murachowski, der Minister für Getreide und Mehlprodukte, Budika, und sein für die Fischindustrie verantwortlicher Kollege Kottle. Eigentlich hätten sie schwere Strafen verdient, stellt der Ministerrat fest, aber sie haben bis Anfang des Jahres Besserung der Situation gelobt, dann werden sie zur Rechenschaftslegung wieder vor den Ministerrat zitiert. Aber es ist nicht nur Missmanagement und bürokratische Schlamperei, die für die katastrophale Lage verantwortlich sind. Auch die andauernden Probleme der schweren finanziellen Situation des Staates macht die Regierung geltend. Noch immer, so wird festgestellt, wachsen die Staatsausgaben schneller als die Einnahmen. Damit wird erstmals in einem Regierungsbeschluss die angespannte Haushaltslage der UdSSR zugegeben, die sich in einem kontinuierlich wachsenden Budgetdefizit niederschlägt. Drastische Sparmöglichkeiten sieht man vor allem im Personalbereich. Von den 18 Millionen Beamten im Staatsapparat, so wird festgestellt, arbeiten nur 2 Millionen direkt in der Ministerialbürokratie. Aber 16 Millionen sind als Beamte in den Fabriken, also in der Produktion tätig. Sie verschlingen 9/10 der Verwaltungskosten, konkret 38 Milliarden Rubel im Jahr, das sind über 100 Milliarden Mark. Dort bleiben aber noch andere Gelder einfach hängen. In den kommenden 8 Jahren, so hatte man bereits vor einem Jahr festgestellt, sollen 77 Milliarden Rubel in die verarbeitende Lebensmittelindustrie investiert werden. Das Programm ist nach fast 2 Jahren noch nicht einmal angelaufen. Die Gelder liegen brach, die Modernisierung bei Verarbeitung, Lagerung und Transport für Lebensmittel lässt auf sich warten. Und so sieht es überall aus. In den Republiken, so wird penibel nachgerechnet, liegt der Wohnungsbau weit hinter dem Plan. In der Russischen Föderation allein um 19.000 Wohnungen zum Ende dieses Jahres. Damit die Bevölkerung davon besser gar nichts erfährt, hatten sich die Bürokraten eine besondere Infamie ausgedacht. Sie kürzten einfach die Papierzuteilung gerade für die reformorientierten kritischen Medien. Dies beruhe, so nun der Ministerrat, auf großen Mängeln und Fehlkalkulationen der zuständigen Behörden und Ministerien. Alle daraus resultierenden Kürzungen sind ab sofort aufgehoben. Die Reformblätter Oganjok, Novimir und Literaturnaja Gazeta können ihre Auflagen erhöhen. Beschränkungen für Abonnements gibt es nicht mehr. So werden die Sowjetbürger demnächst wenigstens wieder über die Misere ihrer Wirtschaft ausreichend informiert. Soweit unsere aktuellen Berichte. Anstatt etwa nun doch zu denken, ach, so wie es da überall wackelt, brauchen wir gar nichts mehr zu tun, fällt uns alles in den Schoß. Ein tragischer Irrtum. Ich bin der Meinung, wir brauchen einen Marshallplan Westeuropas für Osteuropa. Lange Zeit hat die Sowjetunion geleugnet, dass sie missliebige Dissidenten in psychiatrischen Sonderkliniken als unzurechnungsfähig behandelt und gefangen hält. Im Westen hat das zu scharfen Protesten und zum Ausschluss der sowjetischen Psychiater aus dem Weltverband geführt. Jetzt in der neuen Ära Gorbatschows ist zum ersten Mal eingestanden worden, dass es solche Sonderbehandlungen für Regimekritiker durch den KGB gegeben hat. Dieser Missbrauch der Psychiatrie soll jedoch abgeschafft werden. Das berichtet unser Korrespondent Johannes Grotzki aus Moskau. Psychiatrie und Politik, so klingt die provozierende Überschrift, unter der eine sowjetische Zeitschrift heute ein Gespräch mit dem Chefpsychiater des Moskauer Gesundheitsministeriums veröffentlicht hat. Die Zielrichtung der Fragen wird schnell klar. Wie steht es um den Missbrauch der Psychiatrie bei der Unterdrückung politisch Andersdenkender in der Sowjetunion? Obwohl der Chefpsychiater keine direkten Eingeständnisse liefert, sagt er zumindest klar, bei 300 untersuchten Fällen habe man 18 Mal die Diagnose überzogen und Sowjetbürger zu Unrecht zur Spezialbehandlung in eine Klinik eingewiesen. Namentlich verweist er unter anderem auf Nisimadin Achmetow, ein Baschkire, der in der Bundesrepublik bereits einen Literaturpreis für seine Gedichte erhalten hatte. Gedichte, die wiederum von Moskau als antisowjetische Propaganda gewertet wurden. Nun wird erstmals amtlich festgestellt, die Diagnose, den Dichter als unzurechnungsfähig einer Zwangsbehandlung zu unterziehen, war falsch. In diesem Interview mit der Zeitschrift Neue Zeit werden noch andere Fälle erwähnt, darunter auch ein Dissident, der auf Betreiben von Margaret Thatcher freigelassen wurde und jetzt in Großbritannien lebt. Wie schwierig die Informationslage über manche Gefangenen ist, zeigt dieses Beispiel. Der Mann namens Tschepilow wurde im Westen stets als verfolgter Priester dargestellt. In Wirklichkeit hatte er jedoch nur 4 Klassen einer Mittelschule absolviert. Wegen des Missbrauchs der Psychiatrie ist die Sowjetunion bereits seit längerer Zeit nicht mehr im Weltverband der Psychiatrie vertreten, bemüht sich nun jedoch um eine Wiederaufnahme. In diesem Zusammenhang muss man den wohl wichtigsten Schritt sehen, den der Chefpsychiater in Moskau nun ankündigt. 11 der gefürchteten Spezialkliniken werden noch im Laufe dieses Jahres aus der Obhut des Ministeriums für Innere Sicherheit und damit auch aus der KGB-Kontrolle unter die Oberaufsicht des Gesundheitsministeriums überführt. In diesen Spezialkliniken saßen überwiegend Dissidenten, die nach dem Gummiparagraphen wegen antisowjetischer Tätigkeit verurteilt wurden. Alle übrigen Spezialkrankenhäuser im Bereich der Staatssicherheit werden nach diesem Gespräch liquidiert. Ab November sollen dann amerikanische Wissenschaftler zu allen Typen der psychiatrischen Krankenhäuser ungehindert Zugang haben und ebenfalls nach ihrer eigenen Wahl Kranke selbst untersuchen. Neben der Kritik an den Missständen in der sogenannten normalen klinischen Psychiatrie wird hiermit erstmals eingeräumt, dass im Bereich der sowjetischen Staatssicherheit ebenfalls Spezialkliniken betrieben wurden, deren Insassen, milde ausgedrückt, Opfer einer Fehldiagnose waren. Die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion soll ganz im Sinne der Perestroika umgeschrieben werden. Wie das Parteiorgan Pravda mitteilt, sollen die Historiker die alten Dokumente neu prüfen und die Fakten jetzt in einem objektiven Licht darstellen. Die Geschichte der KPDSU ist schon öfters neu geschrieben worden. Auch die früheren Sowjetführer werden heute anders bewertet als noch vor wenigen Jahren in der Brezhnev-Ära. So wurde der 1938 bei der stalinistischen Säuberung hingerichtete Bolschewikenführer Nikolai Bucharin anlässlich seines 100. Geburtstages rehabilitiert. Dazu der Kommentar von Eduard Neumeier, der dabei die Frage stellt, warum Lenins Kampfgefährte Trotzki, der Gegner Stalins, nicht auch gerechtfertigt wird? Seit Michail Gorbatschow einen Kurs der Erneuerung steuert, sucht Moskau das Dunkel aufzuhellen, mit dem so lange die Geschichte des Landes und der Kommunistischen Partei umgeben war. Und durch eine Reihe von Rehabilitierungen juristischer wie politischer Art entsteht eine neue Ikonostase, in der Namen wie Sinowjew und Kamenev, Radek und Pjatikow und vor allem Nikolai Bucharin aufscheinen, während Namen unserer Zeit wie der Brezhnevs dem Vergessen anheimgegeben werden. Nikolai Bucharin, am 9. Oktober 1888 geboren, widerfuhr nun die Ehrung einer ganzzeitigen Würdigung durch die Pravda. Diese Würdigung macht aus Bucharin wieder das, was er bereits einmal in den 20er und 30er Jahren bis zu seiner Hinrichtung im März 1938 war, einen Liebling der Partei. So nannte man ihn damals. Das scheint nun gar kein Zufall zu sein. Denn Bucharin ist wie kein anderer seiner Genossen, die mit oder vor und kurz nach ihm vom Leben in den Tod befördert wurden, als Kronzeuge für die gegenwärtige Politik Michail Gorbatschows geeignet. Bucharin war ein Anhänger der Leninschen neuen ökonomischen Politik, NEP geheißen, und ein Gegner wie Kritiker der rigiden und rücksichtslosen Industrialisierungspolitik Stalins. Er war, wie Lenin, für die neue Politik als einer unumgänglichen Übergangsmaßnahme. Und da könnte auch die Versuchung stecken, in der heutigen Politik Moskaus so etwas wie nur etwas gegenwärtig Unumgängliches zu sehen, das aber wieder rückgängig gemacht werden kann. Freilich, nicht einmal die Selbstzeugnisse Lenins, dass die NEP Übergangscharakter habe, sind zwingend. Sie mögen eine Rechtfertigung gewesen sein, um die Abkehr von einem gescheiterten Kurs zu bemänteln, um stockige Dogmatiker zu beruhigen, so wie auch Gorbatschow die Rückkehr zum puren Sozialismus zu betreiben behauptet, aber doch offensichtlich unter der Parole vorwärts kräftig zurückgeht. Moskau hat seit Jahresanfang ungefähr 600 für die Parteigeschichte wichtige Altkommunisten rehabilitiert, juristisch wie politisch. Immer wieder taucht die Frage auf, wann endlich Leo Trotzki rehabilitiert würde. Die verblüffende Antwort von Sowjetpolitikern wie Historikern ist, dass es eine Rehabilitierung nicht geben werde. Einfach deswegen, weil es keine geben könne, denn Trotzki sei nie vor ein Gericht gestellt worden, wurde nie verurteilt, könne also folglich nicht rehabilitiert werden im juristischen Sinne, wie es etwa für Bucharin nötig war. Das ist auch richtig. Er wurde nur aus der Partei ausgeschlossen. Doch politisch ist die Rehabilitierung Trotzkis zaghaft in Gang gekommen. Vielleicht passt dieser Ausdruck nicht. Rehabilitierung heißt ja nachträgliche Bestätigung und Anerkennung. Diese bleibt Trotzki wohl noch lange erspart, denn war er auch von Stalin bekämpft, verfolgt und schließlich auf dessen Geheiß in Mexiko mit dem Eispickel ermordet worden, so ist seine ideologisch-politische Sicht doch in Gefahr, die heutige Sowjetführung zu diskreditieren. Trotzki wollte die Weltrevolution und die wollen die heutigen Sowjetführer entsprechend ihren Beteuerungen keineswegs. Aber eine Rehabilitierung bescheideneren Umfangs ist in Gang gekommen. Trotzkis Name kann heute genannt, sein Werk kann diskutiert werden, auch wenn seine Werke nicht zu bekommen sind. Und er ist eingereiht in die Reihe maßgeblicher Revolutionäre. Da sein 100. Geburtstag schon 9 Jahre zurückliegt, sein 50. Todestag noch ein paar Jahre warten lässt, ist Moskaus Partei einstweilen auch davor bewahrt, sich ihrem wichtigsten Revolutionär neben Lenin ausgiebig zuzuwenden. Kanzler Helmut Kohl ist in Moskau. Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow sagte gestern Abend nach den ersten Gesprächen, das Eis ist gebrochen. Und der Kanzler meinte, wir waren Realisten, haben Schwierigkeiten nicht ausgespart, aber den Blick nach vorn gerichtet. Da war der bei uns sogenannte Prüfstein Berlin. Da waren die hochgeschraubten Erwartungen, den westlichen Teil der Stadt in die sich verbessernden Beziehungen voll einzubeziehen. Wolfgang Wiedemeyer dazu aus Moskau. Kanzler Gorbatschow zerstörte mit ein paar Sätzen seiner Tischrede während des Gala-Diners ein ganzes Illusionsgebäude der außenpolitischen Architekten der Bundesrepublik, die allen Ernstes geglaubt hatten, mit ihren Entwürfen Moskau zu beeindrucken. Von wegen Berlin-Prüfstein für die Beziehungen Bonn-Moskau. Gorbatschow dazu gestern Abend. Sollte die UdSSR hierin nicht nachgeben, so soll auch die Entwicklung sowjetisch-westdeutscher Beziehungen mindestens abgebremst werden. Eine solche Fragestellung steht nicht nur im Widerspruch zum vierseitigen Abkommen von 1971, sie ist auch selbst mit den Wesen des Helsinki-Prozesses unvereinbar. Nach diesem Schlag ins Komtur folgte die nächste Salve Gorbatschows. Über die sogenannte deutsche Frage habe ich in der letzten Zeit mehrmals gesprochen. Die heutige Situation ist das Ergebnis der Geschichte. Die Versuche, das von ihr Geschaffene umzustürzen oder mit einer unrealistischen Politik anzupeitschen, stellen eine unkalkulierbare oder sogar gefährliche Beschäftigung dar. Heute, am zweiten Tag in Moskau, traf Bundeskanzler Helmut Kohl den Ministerpräsidenten Rischkow, vor allem aber Andrei Sacharow, den Friedensnobelpreisträger, den Atomphysiker mit internationalem Renommee, der in der Brezhnev-Ära als Dissident in psychiatrischen Kliniken misshandelt wurde, der jahrelang in sibirischer Verbannung lebte, aber jetzt von Gorbatschow wieder voll rehabilitiert ist. Die Gespräche heute in Moskau, Johannes Grotzki. Die Begegnung, die 45 Minuten dauerte, bezeichnete der Kanzler als sehr bewegend. Das Treffen sei für ihn, auch im Hinblick auf die weiteren Gespräche in Moskau, sehr wertvoll gewesen. Sowohl Kohl als auch Sacharow wollten nicht den Inhalt ihres Gespräches mit Pressevertretern diskutieren. Allerdings meinte Sacharow, man habe auch die Frage von Gefangenen in psychiatrischen Kliniken und deren Rehabilitierung besprochen. Über den bisherigen Verlauf des Kanzlerbesuches können sich Sowjetbürger heute ausführlich in der Parteizeitung Pravda informieren. Die Titelseite zeigt zwei protokollarische Fotos von der Begrüßung im Kreml und vom ersten Gespräch zwischen Gorbatschow und Kohl. Ferner schreibt die Pravda wörtlich: Über komplizierte Angelegenheiten und gewichtige Fragen wurde ohne jede Diplomatie und ganz direkt geredet, mit dem Wunsch, einander zu verstehen und realistische Lösungen zu suchen. Nach dieser Darstellung verwahrte sich Gorbatschow gegen jede innere Einmischung in der Frage der Sowjetbürger deutscher Nationalität, stellte aber eine Verbesserung ihrer Lage in Aussicht. Bis zu seinem Gegenbesuch in Bonn, so ein Ergebnis des Gespräches laut Pravda, solle man eine grundsätzliche Konzeption für die westdeutsch-sowjetischen Beziehungen entwickeln. Allerdings widmete die Pravda dem Treffen der Wirtschaftsvertreter mit Kohl und Gorbatschow im Kreml einen eigenen Beitrag, aus dem hervorgeht, dass man in den wirtschaftlichen Beziehungen bereits größere Erfolge zu verzeichnen hat als auf politischem Gebiet. Auf der zweiten Zeitungsseite sind dann die beiden Tischreden von Gorbatschow und Kohl im Wortlaut abgedruckt. Zwei weitere Termine des heutigen Vormittags waren das Treffen zwischen Kohl und dem sowjetischen Ministerpräsidenten Ryschkow sowie ein Vortrag von Bundesverteidigungsminister Scholz vor der Malinowski-Militärakademie in Moskau. Bei dem Treffen zwischen Bundeskanzler und Ministerpräsident ging es dem Vernehmen nach schwerpunktmäßig um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Einer der Höhepunkte im Tagesprogramm dürfte jedoch der erste Auftritt eines westdeutschen Verteidigungsministers vor künftigen militärischen Führungskräften der Sowjetunion gewesen sein. Wie schon bei seiner Begegnung mit Verteidigungsminister Jasow betonte Scholz auch während seines Vortrages das militärische Übergewicht der Warschauer Vertragsstaaten, das, so wörtlich, eine bedrohliche Invasionsfähigkeit ausdrücke. Unter Berufung auf ein Zitat des sowjetischen Parteichefs meinte der Bonner Verteidigungsminister, er unterstütze die Ansicht Gorbatschows, dass derjenige mehr Waffen abbauen müsse, der davon mehr besitze. Reaktionen zum Moskau-Besuch Kohls. In Paris verfolgt man Helmut Kohls Moskau-Reise mit einer Mischung aus wohlwollendem Interesse und einem Schuss besorgtem Misstrauen. Ganz positiv beurteilt man das herbstliche deutsch-sowjetische Tauwetter in Pariser Regierungskreisen. Schließlich reist Präsident Mitterrand in wenigen Wochen ebenfalls mit einem Milliardenscheck nach Moskau. In der französischen Presse wird das historische Ereignis angemessen gewürdigt und kommentiert. Die einen betonen mehr Gorbatschows Umarmungsversuche und die Offensive des Charmes, die anderen unterstreichen mehr die Rolle, die Helmut Kohl als Handlungsreisender für die deutsche Wirtschaft spielt. Alle spekulieren darüber, welchen Knüller der gerissene oberste Sowjetmensch auftischen wird, um die Deutschen, die schon weitgehend seinem Charme erlegen sind, endgültig zu verzaubern. In einer Zeit, da in den Ost-West-Beziehungen ein neues Kapitel aufgeschlagen scheint, da für Rüstungsanstrengungen gar im nuklearen Feld im Westen kaum Rückhalt im Wahlvolk zu finden ist, fällt es schwerer als vorher, Verteidigungsanstrengungen zu begründen und verständlich zu machen. Dafür einzutreten ist unpopulär, wirkungsvoller das Werben für Abrüstung, für den Dialog, für die Entspannung. Dennoch gilt es gelegentlich auch an Fakten der Bedrohung zu erinnern, und das ist dann in der Arbeitsteilung der Sicherheitspolitik dieser Tage eher die Aufgabe von Militärs als Ministern. Einer der wichtigsten unter den Ersteren, General Galvin, der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, hat am Nachmittag vor der Adenauer-Stiftung in Bonn an einige Notwendigkeiten erinnert. Michael Groth, direkt aus Bonn. Ja, Herr Fleischle, der General, der gar nicht schlecht Deutsch spricht, begann nach amerikanischer Tradition mit einer Anekdote. Er zitierte ein Werk, in dem sich der Schriftsteller Mark Twain mit der deutschen Sprache auseinandersetzte. In diesem Werk erläutert der Könige Reinheiten der deutsche Sprache wie: Ein einfacher Kartoffel hat ein Geschlecht, die Kartoffel. Das junge Fräulein hat keines. Mark Twain zog folgenden Schluss: Findet ein Deutscher ein Adjektiv, dann dekliniert er es. Im Englischen sprechen wir von good friend. Ein Deutscher aber sagt, mein guter Freund. Und im Plural ist das alles noch schwieriger. Es ist besser, überhaupt keinen Freund in Deutschland zu haben. Also hier, Ihr Mark Twain. Dann ging es auf Englisch weiter und es wurde ernst. Der Westen, so General Galvin, dürfte sich nicht auseinanderdividieren lassen. Unsicherheiten gäbe es jetzt auf beiden Seiten, im Osten wie im Westen. Dabei sei die wichtigste Frage, mit Blick nach Osten, gibt es noch eine Drohung? Wenn ja, worin besteht sie? Die Sowjetunion habe ihre Rüstungsposition, nicht gesenkt, seit Gorbatschow im März 85 an die Spitze der Partei rückte. In der DDR etwa stehe noch immer die gleiche Anzahl an Divisionen. Sogar wenn die Sowjetunion etwa ihre Panzerproduktion um die Hälfte reduzierte, sagte der General heute in Bonn, dann wäre dies noch immer mehr als im Westen hergestellt werden. In der NATO würden zurzeit etwa 20.000 Panzer gezählt, im Warschauer Pakt etwa 50.000. Nichts, so der General, hat sich also geändert. Der Amerikaner zitierte Gorbatschows gemeinsames europäisches Haus, das keinen Raum für diejenigen lasse, die auf der anderen Seite des Atlantik lebten. Galvin kritisierte ein gewisses, wie er sagte, Element des Wunschdenkens unter den Europäern im Blick nach Osten. Die Übergangszeit im Osten bedeute für uns auch Unsicherheit. Umso einiger und stabiler müsse sich deshalb jetzt der Westen zeigen. Allerdings, so bemerkte der General kritisch, gäbe es auch im Westen Unsicherheiten. Zurzeit stelle man Überlegungen an, etwa über seegestützte Nuklearwaffen, über den europäischen Pfeiler, vor allen Dingen hier über die deutsch-französische Brigade sowie über das Gesamtkonzept, dessen Erstellung der General gegen Ende des Jahres erwartet. Die Frage, ob die Verbündeten, die Amerikaner, auch außerhalb des europäisch-atlantischen Theaters unterstützten, etwa im Persischen Golf, sei auch noch nicht beantwortet. Burden-Sharing, ein anderes Problem, will der General so beantworten, dass die Deutschen vielleicht etwas weniger Belastungen in Zukunft tragen. Moderne Technologie könne hier, meint Galvin, durchaus helfen. Zum Schluss seiner Rede in Bonn kam der General dann auf das Thema zu sprechen, das die Bündnispartner, zumindest in Bonn, zurzeit wohl am meisten bewegt: die Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen. Galvin zog dabei einen Vergleich mit einem Busunternehmer, der sich ja auch neue Fahrzeuge zulege, um im Geschäft zu bleiben. Er sagte, die Modernisierung sei notwendig. Das gelte auch für die Lenz-Raketen. Wenn der sowjetische Staats- und Parteichef mit seiner Reformpolitik Erfolg haben will, dann muss es ihm vor allem gelingen, der wirtschaftlichen Misere im Lande Herr zu werden. Gestern haben wir aus Moskau berichtet, dass 85 unrentable Geschäfte an Privatleute regelrecht versteigert wurden, um die Konsumwünsche der Menschen besser befriedigen zu können. Ein beispielloser Vorgang im Ostblock. Heute geht es um die immer noch unzureichende Versorgung der sowjetischen Bevölkerung mit Frischfleisch. Unser Korrespondent Johannes Grotzki nennt Einzelheiten. Die wichtigste innenpolitische Frage, die für Sowjetbürger derzeit ansteht, ist nicht die Verfassungsreform oder die Vergangenheitsbewältigung. Die wichtigste ungelöste Frage ist die Versorgungslage. Auf einer Beratung des Zentralkomitees hat sich Michail Gorbatschow eindeutig zu dieser Priorität bekannt, wissend, dass die Menschen in seinem Land den Erfolg oder Misserfolg der Perestroika eher am Warenangebot messen als am Stand der innerparteilichen Diskussion. Die angespannte Versorgungslage wird deutlich, wenn man zwei Daten dieser ZK-Beratung gegenüberstellt. Gorbatschow konzentrierte sich auf